Abschnitt 28 aus Im Gold- und Silberland von Mark Twain. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Zweiter Teil, viertes Kapitel, der große Zeitungsroman. Als es in unserer flotten Zeit am herrlichsten zuging, stand auch das Laster in vollsten Flor. Die Branntweinschenken waren überfüllt, desgleichen die Polizeiämter, die Spielhöllen, die Freudenhäuser und die Gefängnisse. Ein sicheres Zeichen höchsten Gedeihens in einer Bergwerksgegend, vielleicht auch an anderen Orten, denn es beweist, dass der Handel nicht stockt und nirgends Mangel an Geld ist. Nun fehlte zum Höhepunkt unseres Glanzes nur noch ein Ereignis, das gewöhnlich zuletzt kommt, dann aber auch die Herrschaft der flotten Zeit außer aller Frage stellt, nämlich das Erscheinen eines Unterhaltungsblattes. Die neu gegründete Wochenschrift des Westens beschäftigte sämtliche literarisch begabte Persönlichkeiten Virginias als Mitarbeiter und Herr F., ein echter Held der Feder, war der Herausgeber. Wir erwarteten große Dinge von unserer Wochenschrift, aber natürlich mussten wir, um sie in Fluss zu bringen, vor allem einen Originalroman haben, zu dessen Abfassung denn auch sofort die besten Kräfte der Gesellschaft aufgeboten wurden. Frau F., eine begabte Schriftstellerin aus der Schule der Überschwänglichen, die sich für Tugend und erhabene Gefühle begeistern, schrieb das erste Kapitel. Sie ließ darin eine reizende blonde Unschuld auftreten, die das Menschenmögliche an Vollkommenheit leistete und nur für Blumen und Verse schwärmte. Auch ein junger französischer Herzog ward den Lesern vorgestellt, ein Muster der feinsten Bildung, der dem blonden Fräulein sein Herz geschenkt hatte. In der folgenden Woche führte Herr F. einen redegewandten Rechtsgelehrten ein, welcher trachtete, des Herzogs Güter und Geschäfte in Verwirrung zu bringen. Ferner eine geistvolle junge Dame aus der höchsten Gesellschaft, die den Herzog zu fesseln suchte und der blonden Unschuld die Esslust benahm. Der Verfasser des dritten Kapitels war Herr D., der düster blickende, blutdürstige Redakteur für Tagesneuigkeiten. Er brachte einen geheimnisvollen Rosenkreuzer zum Vorschein, der die Geldmacherei betrieb, um Mitternacht in einer Höhle Beratungen mit dem Teufel pflog und den Helden und Heldinnen das Horoskop stellte. Dabei sagte er Verwicklungen und Unglücksfälle in Menge für die Zukunft voraus, was die Gemüter in eine schauerliche Spannung versetzte. Auch einen maskierten, melodramatischen Bösewicht ließ er auftreten, der um blutigen Sold in seinen Mantel gehüllt, dem Herzog bei nächtlichem Dunkel mit einem vergifteten Dolch auflauern sollte. Ferner einen Irländer, der als Kutscher im Dienst bei der vornehmen Dame stand, nur im Dialekt sprach und als Überbringer von Liebesbriefchen an den Herzog verwendet wurde. Nun traf um diese Zeit ein Fremder in Virginia ein, welcher literarische Neigungen und ausschweifende Sitten hatte. Er sah etwas schäbig aus, schien aber sehr still und anspruchslos. Sein Wesen war so sanft und freundlich und sein Benehmen, mochte er betrunken sein oder nüchtern, so angenehm und rücksichtsvoll, dass, wer mit ihm in Berührung kam, ihm wohlgesinnt sein musste. Da er um literarische Arbeit bat und hinlängliche Beweise beibrachte, dass er eine leichte und wohlgeübte Feder führte, beauftragte ihn Herr F., uns bei der Abfassung des Romans zu helfen. Er sollte das nächste Kapitel schreiben, und dann kam meines an die Reihe. Kaum war dies beschlossen, so hatte der Unglücksmensch nichts Eiligeres zu tun, als sich zu betrinken, in sein Quartier zu gehen und sich an die Arbeit zu machen, während in seinem Hirn noch der wüsteste Wirrwarr herrschte. Die Folgen kann man sich denken. Er überflog die Kapitel seiner Vorgänger, fand genug handelnde Personen darin, die ihm gefielen, und beschloss, keine neuen mehr auftreten zu lassen. Mit der heiteren Zuversicht, welche der Branntwein seinen Jüngern verleiht, begann er dann in glücklichem Selbstvertrauen sein Werk. Er verheiratete den Kutscher mit der Dame aus der höchsten Gesellschaft, um Skandal zu erregen. Dem Herzog gab er die Stiefmutter der blonden Unschuld zur Gattin. Das sollte Aufsehen machen. Dem Bösewicht verweigerte er den bedungenen Lohn. Zwischen dem Teufel und dem Rosenkreuzer schuf er ein Missverständnis und spielte des Herzogs Güter dem schlauen Advokaten in die Hände. Letzterer musste sich dann aus Gewissensbissen dem Trunke ergeben, in Delirium tremens verfallen und sich das Leben nehmen. Hierauf brach der Kutscher den Hals, seine Witwe versank in Armut, Kummer und Not und bekam die Schwindsucht. Die Blondine ertränkte sich und ließ mit ihren Kleidern am Ufer einen Zettel zurück, worin sie dem Herzog verzieh und die Hoffnung aussprach, er werde glücklich sein. Der Herzog erkennt nun an dem herkömmlichen Muttermal in Form einer Erdbeere, dass er seine totgeglaubte Mutter geehelicht und seine längst verlorene Schwester in den Tod getrieben hat. Herzog und Herzogin nehmen sich darauf selbst das Leben, um der poetischen Gerechtigkeit genug zu tun. Die Erde öffnet sich und verschlingt den Rosenkreuzer unter Donner, Blitz und Schwefelgeruch. Schließlich endigt der Verfasser mit dem Versprechen, dass er im nächsten Kapitel eine allgemeine Leichenschau halten, die noch überlebenden Charaktere einer Musterung unterziehen und dem geneigten Leser mitteilen werde, was aus dem Teufel geworden sei. Das alles las sich merkwürdig glatt und war mit solcher Ernsthaftigkeit geschrieben, dass es einem fast den Atem benahm. Die Mitarbeiter an dem Roman gerieten jedoch darüber in die höchste Wut und es entstand ein unbeschreiblicher Aufruhr. Als der Strom von Schmähungen über den sanften Fremdling hereinbrach, welcher noch halb im Rausch war, blickte er seine Widersacher der Reihe nach schüchtern und verwirrt an, ohne begreifen zu können, was er eigentlich verbrochen habe. Endlich trat nach dem Sturm eine Windstille ein und er konnte zu Worte kommen. In leise flehendem Ton sagte er, was er geschrieben sei ihm nicht mehr recht erinnerlich, doch habe er sich gewiss alle Mühe gegeben, um den Roman nicht nur spannend und unterhaltend, sondern auch glaubwürdig belehrend und, man ließ ihn nicht ausreden, von allen Seiten ward der Belagerten angefallen, mit Vorwürfen überhäuft und wegen seiner Behauptungen ins Lächerliche gezogen und zunichte gemacht. Bei jedem Versuch, seine Widersacher zu besänftigen, goss der Fremde nur Öl ins Feuer. Erst als er vorschlug, das Kapitel noch einmal zu schreiben, stellte man die Feindseligkeiten ein. Die Entrüstung legte sich, es wurde Friede geschlossen und der Besiegte trat den Rückzug nach seiner eigenen Festung an. Allein, ehe er dorthin gelangte, unterlag er der Versuchung aufs Neue. Er betrank sich abermals und seine Fantasie verlor Zaum und Zügel. Nun warf er seine Helden und Heldinnen noch wilder durcheinander als das erste Mal, aber auch dieses Machwerk trug wieder den Stempel der ehrlichsten Gesinnung und der größten Zuverlässigkeit. Alle handelnden Personen gerieten in die ungewöhnlichste Lage und mussten ganz erstaunliche Dinge sagen und tun. Was der Verfasser alles vorbrachte, lässt sich nicht beschreiben. Die Abgeschmacktheit war bis auf die Spitze getrieben und der Blödsinn in ein System gebracht. Auch erklärende Randbemerkungen waren beigefügt, die dem Text an Seltsamkeit nichts nachgaben. Als Beispiel des Ganzen will ich nur eine Episode mitteilen, die mir erinnerlich ist. Der Anwalt hatte seinen Charakter verändert. Er war ein hochherziger, prächtiger Mensch geworden, der Ruhm und Geld besaß und 33 Jahre zählte. Die blonde Unschuld entdeckte mit Hilfe des Rosenkreuzers, dass der Herzog sie nur um ihres Reichtums willen zu besitzen trachte, eigentlich aber der Dame aus der höchsten Gesellschaft zugetan sei. Bis ins Innerste verwundet, riss sie die Liebe zu ihm aus ihrem Herzen und goss die ganze Fülle derselben über den Anwalt aus, bei welchem sie ebenso feurige Erwiderung fand. Allein die Eltern erhoben Einspruch, sie wollten einen Herzog zum Schwiegersohn und waren nicht davon abzubringen, wiewohl sie zugaben, dass ihnen nächst dem Herzog der Anwalt am liebsten sei. Da nun aber die Blondine zu kränkeln begann, erschraken die Eltern und beschworen sie, doch den Herzog zu heiraten. Alles Zureden war aber umsonst. Sie fuhr fort, dahin zu welken. Unter den Umständen hielten die Eltern es für das Beste, ihr zu sagen, dass, wenn sie nach Jahresfrist noch dabei beharre, den Herzog zu verschmähen, so solle sie mit ihrer Einwilligung des Anwalts Gattin werden. Bei dieser Aussicht färbten sich des Mädchens Wangen wieder und mit der Hoffnung kehrte auch die Gesundheit zurück. Das hatte man erwartet und schritt nun rasch zur Ausführung eines bereits gefassten Planes. Der Hausarzt musste der Blondine zur völligen Wiedergenesung eine weite Reise zu Wasser und Land verschreiben, an welcher der Herzog teilnehmen sollte. Die Eltern rechneten darauf, dass des Herzogs stete Gegenwart und des Anwalts Abwesenheit alles zum guten Ende führen werde, denn den Anwalt hatten sie nicht eingeladen. Sie schifften sich auf einem Dampfer nach Amerika ein. Als aber am dritten Tage die Seekrankheit nachließ und sie zum ersten Mal bei der Mittagstafel erschienen, da fanden sie zu ihrem Schrecken den Anwalt gemütlich bei Tische sitzen. Das war eine große Verlegenheit, allein der Herzog und seine Reisegesellschaft setzten sich darüber hinweg, so gut sie konnten, und die Fahrt ging weiter. Etwa 200 Meilen von der amerikanischen Küste geriet das Schiff jedoch in Brand. Takelwerk und Masten wurden von den Flammen verzehrt, und von der Mannschaft und den Passagieren blieben nur 30 am Leben, darunter unsere Freunde. Sie trieben einen halben Tag und die ganze Nacht umher, bis am Morgen zwei Walfischfahrer erschienen und Boote aussetzten. Das Wetter war stürmisch und die Einschiffung verursachte große Verwirrung und Aufregung. Der Anwalt tat seine Pflicht mit Mannesmut. Er half der fast ohnmächtigen Blondine, ihren Eltern und anderen seiner Leidensgefährten in das Boot. Der Herzog stieg allein hinunter. In diesem Augenblick fiel am anderen Ende des Wracks ein Kind ins Wasser. Der Anwalt vernahm das Wehgeschrei der Mutter, eilte zu Hilfe und zog im Verein mit anderen Rettern das Kind aus den Fluten. Dann lief er zurück, aber es war zu spät. Das Boot mit der Blondine war schon abgestoßen. Der Anwalt musste das zweite Boot besteigen und wurde von dem anderen Schiff aufgenommen. Die Wut des Sturmes wuchs, er trieb die Schiffe ins Weite und bald verloren sie einander aus dem Gesicht. Als sich drei Tage später der Wind legte, befand sich das Schiff mit der Blondine 700 Meilen nördlich von Boston und das andere Schiff etwa 700 Meilen südlich von diesem Hafen. Der Kapitän der Blondine ging im Norden des Atlantischen Ozeans auf den Walfischfang, und der Kapitän des Anwalts hatte Befehl, im Norden des stillen Ozeans zu kreuzen. Fast ein Jahr war vergangen. Das eine Schiff befand sich an der grönländischen Küste, das andere in der Beringsstraße. Der Blondine hatte man eingeredet, dass der Anwalt über Bord gespült worden sei, als er gerade ins Boot steigen wollte. Allmählich begann sie, den Bitten des Herzogs und ihrer Eltern Gehör zu geben und sich mit dem Gedanken an die verhasste Heirat vertraut zu machen. Doch beharrte sie fest darauf, dass die einmal bestimmte Frist eingehalten werde. Der Zeitpunkt rückte immer näher und schon begann man an Bord Vorbereitungen zu der Hochzeit zu treffen, die mitten unter Eisbergen und Walrossen gefeiert werden sollte. Nur noch 5 Tage, dann war alles vorüber. Die Blondine bedachte das mit Seufzen und Weinen. Oh, wenn der Geliebte ihres Herzens noch lebte, warum eilte er nicht zu ihrer Rettung herbei? Ach, er vermochte es nicht, denn er war in diesem Augenblick in der Beringsstraße. 5000 Meilen betrug ihre Entfernung voneinander, quer durch das nördliche Eismeer gemessen und 20.000 Meilen um das Kap Horn herum. Da des Anwalts sämtliche Habe in dem anderen Boot geblieben war, hatte er Schiffsdienste tun müssen, um seinen Unterhalt zu verdienen, und war gerade beschäftigt, einen Walfisch anzuspießen. Er schleuderte die Harpune mit aller Kraft, verfehlte jedoch sein Ziel, glitt aus und fiel dem Walfisch in den offenen Schlund. 5 Tage blieb er besinnungslos in des Walfischs Bauch. Als er wieder zu sich kam, sah er das Tageslicht durch ein Loch hereinströmen, welches sich im Rücken des Fisches befand. Die Mannschaft vom Schiff der Blondine hatte den Walfisch erlegt. Der Anwalt kletterte heraus und überraschte die Matrosen, als sie gerade den Speck des getöteten Tieres am Schiffsrand hinaufwandten. Er fragte nach dem Namen des Schiffes, eilte an Bord, traf die Hochzeitsgesellschaft am Traualtar und rief mit Donnerstimme: »Halt, nicht weiter! Hier bin ich! Komm in meine Arme, Geliebte!« In den Anmerkungen, welche dieser erstaunlichen literarischen Leistung beigefügt waren, suchte der Verfasser zu beweisen, dass der Vorgang keineswegs außerhalb des Bereichs der Möglichkeit liege. Zum Beweis, dass ein Walfisch imstande sei, in 5 Tagen von der Beringsstraße nach der Küste von Grönland zu schwimmen, führte er einen ähnlichen Vorgang aus einem Buch von Charles Reed an, und dafür, dass ein Mensch im Bauch eines Walfisches leben könne, lieferte ihm das Abenteuer des Propheten Jona ein allbekanntes Beispiel. Habe ein Prophet es 3 Tage darin ausgehalten, so würde ein Anwalt es sicherlich 5 Tage ertragen, ohne Schaden zu nehmen. Der Sturm, der sich nun im Redaktionszimmer erhob, tobte wilder als zuvor. Man warf dem Fremden sein Manuskript an den Kopf und jagte ihn mit Schimpf und Schande davon. Inzwischen waren die Angelegenheiten durch seine Schuld so sehr verzögert worden, dass keine Zeit mehr blieb, ein neues Kapitel zu schreiben, und so kam das Blatt diese Woche ohne Roman heraus. Der Umstand erschütterte das Vertrauen des Publikums in die Wochenschrift des Westens vermutlich so sehr, dass sie ihr gequältes Dasein nur noch mühsam weiterfristete und bevor die nächste Nummer die Presse verließ, eines stillen und friedlichen Todes starb. Mit Hilfe eines ansprechenden Titels hoffte man noch, mit dem Blatt einen Wiederbelebungsversuch anstellen zu können. Herr F. schlug vor, es den Phönix zu nennen, um anzudeuten, dass es aus der Asche in ungeahntem Glanze erstehen werde. Stattdessen wählte man jedoch auf Anraten eines schlauen Kopfes den Namen Lazarus. Da nun aber die Leser in der biblischen Geschichte wenig bewandert waren und den vom Tode erweckten Lazarus mit dem elenden, kranken Bettler verwechselten, der vor des reichen Türe lag, wurde der Name zum Gespött in der ganzen Stadt, und das brach dem Unternehmen vollends den Hals. Ende von Abschnitt 28.